Willkommen zur Nullnummer von Podyssee, dem Podcast für Science-Fiction und Fantasy-Kurzgeschichten. Das wird ein Relaunch, denn Podyssee gab es schon mal. Und zwar hat Podyssee eine ziemlich bewegte Geschichte hinter sich. Ursprünglich oder nach meinen Nachforschungen wurde Podyssee am 27. Mai 2007 von Jens Hartmann ins Leben gerufen und nach 11 Folgen am 4. März 2008 wieder eingestellt. Dann am 15. Dezember 2008 übernahm der Verein zur Förderung fantastischer Literatur in Österreich, Earthrocks, und hat den Podcast bis zur Folge 33 am 27. November 2011 weitergeführt. Danach wurde die URL von einer Werbeplattform übernommen und am 2. Juli 2019 gelöscht. Zum 3. August 2019 habe ich die URL wieder angemeldet und seit dann habe ich für einen guten Monat nach Jens gesucht. Und ich habe Jens tatsächlich gefunden. Hallo Jens. Ja, hi, Sönke. So, wir haben ja schon ein bisschen vorher gesprochen, aber möchtest du erzählen, wie das dazu gekommen ist, dass du den Podcast gestartet hast ursprünglich? Ja, es ist schon ganz schön lange her. Ich war ganz überrascht, dass du das alte Ding ausgegraben hast. Für mich kamen im Grunde zwei Sachen zusammen. Das eine war, ich habe schon ganz lange zu dem Zeitpunkt den amerikanischen Escape Pod gehört, der ganz ähnliches Konzept hat. Und dachte, warum gibt es sowas eigentlich nicht mit deutschen Autoren? Und habe ein bisschen rumgesucht und habe keinen Podcast gefunden, der das so hat. Also es gab einige Science-Fiction-Podcasts, die aber dann eher so über Science-Fiction geredet haben und manchmal auch eine Geschichte drin hatten. Aber so einen reinen Geschichten-Podcast gab es nicht. Und das Zweite war, dass ich zu dem Zeitpunkt so ein bisschen geliebäugelt hatte, mich mal als Sprecher zu versuchen, also so als Nebenberuf erstmal. Und dann dachte ich, okay, dann mache ich es halt selbst. Aber ja, wenn ich auf das Datum gucke, was du da als Startdatum rausgegraben hast, der 27. Mai 2007, das war ein Tag vor der Geburt meines Sohnes. Also was mich da geritten hat, das zu dem Zeitpunkt zu machen. Wundert es mich fast, dass ich ein Jahr durchgehalten habe. Ja, das kann ich nicht verstehen. Ja. Ich habe mal NaNoWriMo gemacht, während ich 6000 Kilometer umgezogen bin. Das war auch blöd. Ja. Ja, das ist hart. So, wir haben jetzt, oder wir haben versucht, den Großteil der 33 Episoden von Podyssee wiederzufinden und wir haben auch einiges wiedergefunden. Uns fehlt die Nummer 10 und die 12 bis 18. Die 12 bis 18 liefen unter Earthrock und die Nummer 10 lief noch initial direkt bei Jens. So, die haben wir noch nicht. Wir finden die vielleicht noch. Falls irgendjemand die hat, am Ende nenne ich die Titel, dann wäre das super, wenn ihr uns die zur Verfügung stellen würdet, dann würden wir die auch wieder veröffentlichen. So, mit diesem Start von Podyssey werden die ersten zwei Folgen online sein und dann alle zwei Wochen, wie ursprünglich geplant, werden wir bis Folge 33 gehen und danach fangen wir mit unseren eigenen Produktionen an. Das heißt, wenn ihr Kurzgeschichten schreibt, Science-Fiction-Fantasy-Geschichten, die etwa einen Umfang haben von 18.000 Zeichen oder etwa 20 Word-Seiten, Standardseiten, 30 mal 60, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns kontaktiert und dann könnten wir diese auch als Folgen vertonen. Wir müssten noch darüber sprechen, wer die einspricht, weil Jens hat wahrscheinlich nicht mehr die Zeit dazu und wir suchen deswegen auch noch nach Sprechern. Also es wäre ganz nett. Also wenn ihr Sprecher seid oder das ausprobieren wollt, euch die Idee gefällt, könnt ihr euch auch gerne bei uns melden, da würden wir uns sehr freuen. So, uns fehlen noch die unwillige Göttin von Jennifer Schreiner, der Gesang der Odai von Bernhard Weisbecker, die Kosmozontheorie von Nina Horvath, Willkommen von Florian Stummer, Mietnomaden von Konrad Jakob, Wenn alle von der Brücke springen, von Daniela Rohr. Wohne deine Träume, von Christian Kühne. Die Magnethaube, von Christian Damaro. Wenn ihr eine davon habt oder einer dieser Autoren seid, würden wir euch bitten, uns zu kontaktieren. Vielen Dank. Wir würden auch, wenn gewünscht, würden wir auch im Rewrite-Podcast ein Interview jeweils mit dem Autoren oder der Autorin machen und über die Geschichten, die Entstehung, die Ideen dahinter und die Hintergründe reden. Das ist nur ein Angebot, das müsst ihr nicht machen. Wir werden diese Nullnummer auch auf Rewrite Podcast veröffentlichen. So, wir hoffen, ihr habt mit den folgenden Geschichten viel Spaß und wir freuen uns auf eure Einreichungen. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Jo, tschüss.